Kundgabe 4690. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.07.1949. Kleine Gemeinde am Ende. Trübsal, Treue. Meine kleine Gemeinde wird mir treu bleiben bis zum Ende, denn sie umfasst die rechten Kinder des Vaters. Es sind die meinen, die durch ihre innige Verbindung mit mir fortgesetzt Kraft empfangen, um auszuharren, auch in größter irdischer Not. Es werden die meinen wohl arg bedrängt werden von den Kindern der Welt, die meinem Gegner angehören und für ihn gegen die meinen kämpfen. Wie ich aber auch stets als Streiter neben den meinen einhergehe und ihnen außergewöhnlich Kraft verleihe, so dass sie nicht besiegt werden können, wenngleich der Kampf überaus schwer ist. Sie haben ein unzerstörbares Schild, das ihnen sicherster Schutz ist. Das Schild des Glaubens, gegen das alle Angriffe erfolglos sind. Je härter die irdische Not wird, desto zuversichtlicher erwarten sie meine Hilfe, mein Kommen von oben und die Errettung aus irdischer Not durch mich. Sie haben irdisch keinen Schutz mehr und sind allein nur auf mich, auf ihren Glauben angewiesen. Ansonsten sie mich völlig aufgeben und sich den irdischen Feinden ergeben müssten. Doch nun wird es erkennbar sein, was ein starker Glaube vermag. In der größten Not werde ich offensichtlich Hilfe bringen, weil die meinen fest daran glauben, dass ich ihnen helfe. Und diesen Glauben lasse ich nimmermehr zu Schanden werden. Und wenngleich die Gegner irdisch hoch im Ansehen stehen, an materiellen Gütern in Fülle haben und macht- und kraftvoll scheinen, es werden die meinen nicht nach deren Gütern verlangen. Sie streben nur noch nach oben. Sie verlangen nach mir und nach geistigen Gütern. Sie haben restlos die Materie überwunden und sind daher auch reif für den Aufenthalt im Paradies auf der neuen Erde, der sie entschädigen wird für alles Leid in der letzten Zeit vor dem Ende. Sie haben wahrlich eine Probe zu bestehen, die ihnen reichen Lohn eintragen soll. Denn nicht um ihrer selbst willen müssen sie das schwere Leid und die Trübsal am Ende erfahren, sondern um der Mitmenschen willen, die an der Kraft des Glaubens erkennen sollen, welche Einstellung die allein rechte ist. Und die noch eine letzte Gelegenheit haben, sich für mich zu bekennen angesichts des offensichtlichen Wirkens meinerseits, das ihnen zu denken gibt. Also ist auch die große Trübsal vor dem Ende als ein Erlösungsmittel der irrenden Seelen anzusehen. Und darum gilt meine besondere Liebe denen, die um ihrer Mitmenschen willen ein Kreuz auf sich nehmen und dennoch fest zu mir halten. Doch dass es für die meinen erträglich ist, das sei ihnen fest zugesichert. Sie werden durchhalten und mir die Treue bewahren, bis ich selbst komme in den Wolken und sie heimhole in mein Reich. Und alle Not wird beendet sein. Amen.